Sommer 1976 machten wir eine Entdeckung. Da gab es in unserer Stadt eine Stadt. Eine richtige kleine Stadt mit großen und kleinen Häusern und Hallen, mit Wiesen, Straßen, Gassen und Gässchen. Und diese Stadt stand leer und konnte mit Leben erfüllt werden. Und obwohl diese Stadt zum Untergang verurteilt war, obwohl ihre Zerstörung schon geplant war, nahmen wir sie in Besitz. Wir ließen uns nieder, erfüllten die Stadt mit Leben und verlangten, dass das Urteil aufgehoben und die Zerstörung verhindert werden sollte. Diese Stadt war der sogenannte Auslandsschlachthof in St. Marx. Und die Jugendlichen, die haben angefangen zum Bocken, haben gesagt, wir wollen nicht mehr in Basel hocken. Wir brauchen einen Platz, wo sie was rührt und den die Jugend selber führt. Mit Fußballtheater, Popkonzert, mit allem, was das Herz begehrt. Wo wir unsere Probleme diskutieren und uns organisieren. Und deswegen gehen wir nicht weg, bis wir die Arena haben. Wir lassen uns nicht verjagen, nein, wir halten alle zusammen. Und die Gemeinde Wien, die muss uns den Schlachthof geben. Wir haben ihn besessen, der gehört uns jetzt. Und dann noch geben, das darfst du nicht geben. Und deswegen gehen wir nicht weg. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wurden die riesigen Viehherden, die die Stadt Wien täglich verschlingt, nach St. Marx getrieben und dort zu Fleisch verarbeitet. Für ausländisches Vieh, das möglicherweise seuchengefährdet war, wurde 1915 ein eigener Quarantäneschlachthof errichtet. 1974 wurde er aufgelassen und durch eine modernere Anlage ersetzt. Zunächst entdeckten den Auslandsschlachthof die Wiener Festwochen und veranstalteten dort 1975 und 1976 ihr Avantgarde-Festival, die Arena. Doch noch jemand anderer hatte den Schlachthof entdeckt. Der Unternehmer Leopold Böhm, Inhaber der Textilkette Schöps. Ihn interessierte allerdings nur das Grundstück. Er wollte dort ein Textil-Großhandelszentrum errichten. Der alte Schlachthof sollte abgerissen werden. Das Bundesdenkmalamt hatte nichts dagegen. Die Stadt Wien ging damals mit historischen Bauten nicht zimperlich um. Die Westautobahn sollte bis zum Karlsplatz verlängert werden, die Otto-Wagner-Brücke über den Gürtel abgerissen, der Naschmarkt an den Stadtrand verlegt werden. Auch dagegen hatte sich schon Protest erhoben. Auch eine Gruppe von Architekturstudenten entdeckte den Schlachthof. Sie fanden, dass diese kleine Stadt ein hochinteressantes Stück Industriearchitektur war und genauso erhaltenswert wie barocke Schlösser und gotische Kirchen. Aber wie konnte man sie erhalten? Nur, indem man sie nutzte. Sie entwarfen ein Flugblatt. »Der Schlachthof darf nicht sterben. Fordern Sie mit uns«, eine Arena für das ganze Jahr auf dem Gelände des Schlachthofs, mit Ateliers, Wohnungen, Werkstätten, Kindergärten, mit Film, Theater, Musik, Workshops, Seminaren und Ausstellungen. Am 27. Juni 1976, gleichzeitig mit der letzten Festwochenveranstaltung in der Arena, fand am Naschmarkt ein Anti-Schleifer-Fest statt. Ein Bundesheerausbildner hatte einen Rekruten zu Tode schikaniert. Bei dem Fest wurde die Parole ausgegeben, und jetzt marschieren wir zur Arena. Ein paar hundert Leute, Künstler und Publikum, machten sich auf den Weg nach St. Marx. Dort waren Arbeiter schon mit dem Abtransport der Sitzbänke und Bühneneinrichtungen beschäftigt. Die Demonstranten taten so, als ob sie dazugehörten, und konnten so aufs Gelände einsickern und erklärten den Schlachthof für besetzt. Polizei kam, wollte den Verfasser des Flugblatts verhaften. Der Intendant der Festwochen kam und fand die Aktion berechtigt, aber man hätte doch zuerst mit ihm verhandeln sollen. Die Besetzer und Besetzerinnen einigten sich auf 4 Forderungen, die kurz nach Mitternacht verkündet wurden. Unsere 4 Forderungen sind: erstens, kein Abbruch des Schlachthofs. Zweitens, ein Kulturbetrieb in der Arena das ganze Jahr, nicht nur. Die Organisation der Arena in Selbstverwaltung der Beteiligten. Und viertens, Bezahlung der Betriebskosten durch die Gemeinde Wien. Sie wählten auch ein Komitee, das die Besetzung weiter organisieren sollte. 40 Menschen blieben über Nacht. Doch am nächsten Tag kamen ein paar hundert und begannen, das Gelände in Besitz zu nehmen. Es entstand der Filmpalast, das Literaturcafé, die Galerie im Pferdestall und das Café Schweinestall. Binnen 2 Tagen wurde ein Fest organisiert, zu dem 2000 Menschen kamen und kundtaten, dass sie da bleiben wollten. Und wann die Polizei kommt, wir gingen nimmer fort. Und wann die Polizei kommt, wir gingen nimmer fort. Der Schlachthof bleibt, das Volk muss selbst entscheiden. Wir gingen nimmer fort. Nein, wir bleiben da, wir gingen nimmer fort. Wir gingen nimmer fort. Der Schlachthof bleibt, das Volk muss selbst entscheiden. Wir gingen nimmer fort. Und am folgenden Wochenende, am 3. und 4. Juli, gab es ein Fest mit 10.000 Besuchern und Besucherinnen. Überall in der kleinen Stadt war etwas los. Theater, Kabarett, Lesungen, Filme, Ausstellungen, Bücherstände, Vorträge und Diskussionen. Künstler und Künstlerinnen aus ganz Österreich waren angereist, um gratis aufzutreten. Es sangen die Schmetterlinge. Voll Hunger und voll Brot ist diese Erde. Voll Leben und voll Tod ist diese Erde. In Armut und in Reichtum grenzenlos. Gesegnet und verdammt ist diese Erde. Von Schönheit hell und flammt ist diese Erde. Und ihre Zukunft ist herrlich und groß. Georg Danzer und Wolfgang Ambros. Nimm doch der Erbisch Zuckerl immer mit einem kleinen Schluckerl Wasser. Wär's ja doch viel besser rutscht, wenn man's lutscht immer alles ein Nasser. Wär's dann nicht dezent verbiegt und dann nicht im Morgen liegt und wär's aus es so schickt. Aus England kam der Jazzflötist Bob Downes, nur um bei der Arena dabei zu sein. Und spät nachts kam Leonard Cohen nach einem Konzert in der Stadthalle und sang für die Arena. Du alte Bischlof, schlaf in alle Nasidien. Ja, Mama, Mama, Jama, ja, Mama, Mama, Jama. Das alles war innerhalb einer Woche organisiert worden. Von Freiwilligen, die sich hinters Telefon klemmten, die mit Abziehmaschinen Flugblätter herunterkurbelten, die Pinsel und Farbe in die Hand nahmen, um die Hallen zu gestalten, die Bänke und Tische zusammenzimmerten, aus Telefonbüchern Sitzgelegenheiten bastelten, die Unterschriften und Geld sammelten, die Gulasch kochten und Kuchen backten, die Mist und Schutt wegräumten. Das, was die Gemeinde seit Jahren versprochen und nicht zustande gebracht hatte, das hatten die Besetzerinnen und Besetzer praktisch über Nacht geschaffen. Ein funktionierendes, lebendiges Kultur- und Kommunikationszentrum.